1. Es ist nicht auszuschließen, dass die Steuern erhöht werden müssen. 2. Es ist nicht möglich, so viel Wortschatz in so kurzer Zeit zu lernen. 3. Es ist nicht zu übersehen, dass Sie zu viel arbeiten müssen. 4. Ich lehne diese Position ab. 5. Er bestätigte die Nachricht. 6. Diese Frage ist nicht uninteressant. 7. Er leugnete, sie zu kennen. 8. Die Nachricht von seinem Tod kam nicht unerwartet.